Jo, hallo, willkommen alle zu unserer Landesvorstandssitzung jetzt Ende Februar hier im Jahr 2016. Wir sind sogar vier Leute inzwischen. Robert und Moritz kommen dann noch später. Andreas, Marcel und Jens sind bereits hier. Marc ist entschuldigt. Mehr Leute haben wir ja nicht mehr im Vorstand. Es ist 20:47 Uhr, 17 Minuten Verspätung. Wir sind beschlussfähig. Ich werde die Sitzung leiten und die Aufzeichnung habe ich ebenfalls schon gestartet. Protokoll wieder alle zusammen. Und wir beginnen. Gleich als erstes mit der Abnahme des letzten Protokolls, an das ich mich nicht mehr erinnern kann, aber bei dem Marcel schon der Meinung ist, dass es abgenommen ist. Jemand das Protokoll zufällig offen und kann kurz sagen, was da alles beschlossen worden ist und ob das umgesetzt wurde? Okay, wir hatten eine Unterstützung Bekenntnis nazifrei beschlossen. Andro, ist da was passiert? Andro, bist du überhaupt da? Ja. Hast du da Geld rübergeschoben? Ist da irgendwas geflossen oder ist das noch in der Schwebe? Lass mich mal gucken. Also bezahlt ist da noch nichts. Hast du schon Rechnung gekriegt oder sowas? Nö. Dann schreibe ich das mal bei Robert in die To-Dos rein, mit dem entsprechenden Antrag. Ansonsten schien es nichts Kritisches zu geben. Wir hatten aber über den Haushaltszahlen gesprochen, hatten was mit Seifenblasen abgelehnt. Ja, in dem Sinne bin ich für die Annahme des Protokolls, aber bin nur gern für gegenseitige Stimmen hörbar. Gut, keine. Dann würde ich sagen, wir kommen zur Abstimmung. Marcel war bereits dafür, ich bin ebenfalls dafür. Jens und Andreas? Dafür. Dafür. Okay, sehr schön. Damit Formalie angenommen, altes Protokoll abgenommen und wir haben es 20:51 Uhr und kommen zu den Berichten. Ich fange gleich mal an, danach fange ich gleich an, das andere nachzutragen. Ich war beim Freifunktreffen, habe meine Mails endlich abgearbeitet, die liegen geblieben sind. War bei der Verleihung vom Dresdenpreis am Sonntag, war echt cool. Also Herr Elsberg ist echt ein sehr sympathischer Mensch gewesen, hat den Preis vollkommen zurecht gekriegt. Wir haben ja einen kleinen Blog dazu geschrieben. Edward Snowden mal live zu sehen, war oh, ein Spektakel. Hat man ja auf anderen Veranstaltungen nie, wenn da leere Stühle rumstehen. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit habe ich endlich mal wieder gemacht, bin endlich mal wieder dazu gekommen. Ein paar Tickets im OTS zugemacht und mir andere angeguckt und vor allen Dingen neue aufgemacht, vor allem bei der Bundes-IT. Die Geschäftsstelle aufgeräumt in den letzten Tagen und dort ein paar Formalien abgearbeitet. Dann habe ich mich mit der lustigen EU-Richtlinie 2014/53 EU beschäftigt, die wohl, wenn sie in deutsches Recht umgesetzt ist, uns allen nie so viel Spaß machen könnte, zumindest denen, die Freifunk betreiben, und habe dann ein paar Formalien im Zusammenhang mit dem BGB geklärt. Da Robert noch nicht da ist, lese ich ihn schnell nach vor, aber bei Chemnitz nazifrei. Scheinbar wurde nie über den Antrag geredet, hat Mails und endlich OTRS. Ein Spektakel, nur 4 Monate. Und war auf dem BBT 2016 1. Alles klar, dann bitte anrufen. Marc ist ja nicht da und entschuldigt. Jo, ein bisschen Mails, ODAS. Ich habe mal wieder Beitragskonto gebucht im Bund, weil ich ja so Postengeil bin, und war auch auf dem BBD. Und habe natürlich noch mehr gearbeitet, als dass ich was anderes gemacht habe. Alles klar, und dann bitte Marcel. Aber Marcel, ich muss nachtragen, lies mal selber vor. Ja, dann sagt er, dass ich es vorlesen soll. Also, jetzt muss ich erstmal hochrollen, was steht bei mir drin? Genau, ich war in der LGS und habe ein paar Mails beantwortet. Habe das Protokoll vorbereitet für die LAFO-Sitzung, habe eingeladen, fälschlicherweise zuerst für den falschen Termin, das habe ich dann korrigiert. Habe ein bisschen Verwaltungsfu gemacht, auch wegen den Sachen OTRS und Datenschutzbestimmungen und bla bla bla. Auch bei der Dresden Preisverleihung hab mit über die Blogbeiträge geschaut, war beim Ortsbeirat Neustadt, aber das ist eher Dresden intern. Ja, und wenn noch was ist, dann trage ich das dann nach. Gut, sehr schön. Moritz ist ja auch gerade noch in der anderen Sitzung, wird dann hoffentlich nachreichen. Und dann bitte Jens ganz kurz. Ich habe einen Konzeptvorschlag für die BGE-Kampagne Sachsen erarbeitet und den mal rumgeschickt, wie ich das mit dem Marc abgesprochen hatte. Und ich habe einen Mitglied bei uns vor Ort dabei unterstützt, uns eine Diskursplattform aufzusetzen, die wir jetzt neu haben und jetzt dann wohl entwickeln wird. Genau. Hey, Diskurs wollten wir mal am Land machen, fällt mir da gerade so spontan ein. Coole Sache. Jetzt haben wir eine fürs ganze Land. Sehr schön. In dem Zusammenhang, deinen Vorschlag hatte ich mir ja angeguckt. Ich weiß nicht, ob Marc darauf schon reagiert hat. Die BGE-Themenwoche ist ja schon nächste Woche. Ich wüsste nie, ob wir das so kurzfristig da hinkriegen. Grundsätzlich finde ich das aber trotzdem übelst cool, was du dir ausgedacht hast, unabhängig davon, ob der Gernot da ist oder nie, vielleicht dann später unten nochmal da ein bisschen ausführlicher drüber reden, weil BGE ist ja ein wichtiges Thema für viele unserer Mitglieder nach wie vor, war ja bei der Umfrage das Thema, was die meisten Menschen dazu bewegt hat, immer noch an der Piratenpartei Mitglied zu sein, und ich glaube, sollte man nie vernachlässigen. Hallo Robert. Ahoi. Moritz sitzt auch neben mir. Alles klar, dann kann Moritz noch seinen Tätigkeitsbericht nachtragen, damit wir dann zu den weiteren Formalia kommen oder kurz erzählen, und ich schreibe mit. Warte, wir kommen gleich übers Konferenzbuch rein. Bis die zwei da sind, Robert hat in Lambertheim einen halben Karton Flyer und Broschüren für das BGE bekommen. Die müssten jetzt in Chemnitz liegen. Das ist also unser Anteil sozusagen für diese Themenwoche. Cool. Ich habe auch die Kreisvorstände schon angeschrieben, außer Görlitz, weil da kam eine Fehlermeldung. Also Jens, wenn ihr BGE Flyer und die Logfiles haben wollt, Bescheid sagen, dann schicke ich euch was zu. Das ist total lieb, aber wir haben schon Flyer vom Gernot bekommen, im Dezember letzten Jahres. Ich denke, wir sind da gut versorgt. Gut, Moritz inzwischen angekommen? Gleich da, aber zuhören tut er schon. Naja, kannst ja dann deinen Bericht noch vortragen. Wenn du jetzt nicht dringend irgendwas noch erzählen willst, würden wir weitermachen. Ansonsten 3, 2, 1 vorbei. Kannst du ja noch später. Kommen wir zum Aufgabentracking. Da steht bei manchen ein bisschen mehr. Ich habe endlich mal die Abrechnung für die Stiftung für die Freifunkruder weitergeleitet und warte da gerade auf Antwort. Robert, bei dir habe ich frisch eingetragen den offenen Beschluss von letzter Woche. Unterstützung Chemnitz nazifrei, nur dass du dran denkst, dass das nie hinten runterfällt, weil mir ist halt zufällig aufgefallen, dass es ein paar Beschlüsse vom letzten Jahr gab, die irgendwie hinten runtergefallen sind. Was? Ich denke dran. Sehr schön, ich habe es jetzt einfach reingeschrieben. So, ansonsten haben wir bei Marc ganz oben einen ziemlich lästigen Punkt. Das ist nämlich immer noch das OTRS, wo ich euch erst eine Mail geschrieben habe, wo ich dachte, dass es doch besser geworden ist und dann nochmal eine Mail geschrieben habe, dass es doch gar nicht besser geworden ist. Das sind halt nach wie vor Menschen auf Queues Zugriff haben, die gar keine Beauftragung mehr haben. Robert derzeit jetzt neu auf wenigstens eine Queue Zugriff hat. Jens und Moritz Garni und mir erzählt wird, irgendjemand soll im CRM irgendwelche Haken setzen, die wir mit Marcel zusammen aber nie gefunden haben. Und die Bundes-IT auf das Ticket seit 90 Tagen nie reagiert. Ich würde da jetzt nochmal die OTRS-Beauftragten zu anschreiben, die ich heute auf der Bundeswebseite gesehen habe. Aber ob das irgendwas bringt, weiß ich sowohl auch nicht. Hat jemand da noch irgendwelche Ideen? Fühlt sich jemand da immens in seiner Arbeit behindert? Also mich stört es definitiv. Also, fangen wir mal an. Ich hatte mich ja am Freitag mit der ganzen Bundes-IT mal auseinandergesetzt wegen dem ganzen Zeug. Eine E-Mail an support@id.de oder piraten.id, falls an die Support-Adresse schreiben. So, bei Moritz ist es so, dass noch immer diese Dings in Berlin fehlt, diese Datenschutzverpflichtung. Der Sir hat mir gesagt, die ist vor einer anderthalb Woche dorthin geschickt worden. Jetzt kann natürlich sein, dass Gabriele die letzten Zeit mit der PPD-Vorbereitung beschäftigt ist und deswegen mit der Post und dem Eintragen dann diese Datenschutzbelehrung ins CRM nicht hinterhergekommen ist. Das soll diese Woche nochmal angehen. Dann wird auch Moritz für alles freigeschalten, für was wir ihn haben wollen. Dasselbe ist mit diesen Wiki-Seiten, die gelöscht werden sollen bei uns. Bitte dort noch eine E-Mail hinsetzen, beziehungsweise im Steuerrat halt mal mich mal den Link mal reinhauen. Es gibt keine Wiki-Bürokraten mehr, die das Steuerrat bedienen. Ist keiner mehr vorhanden. Freiwillige vor, wer das gerne mal mit übernehmen will, mit in Zusammenarbeit der Bundes-IT. Die Löschungen, die jetzt drinstehen und beantragt sind, beziehungsweise das, was wir aus Datenschutzgründen noch raushaben wollen, über Support, da gibt es halt noch den Chef der Technikabteilung der Bundes-IT, der wird das dann alles löschen. Kleine Info für alle. Wiki-Accounts von Mitgliedern oder Ex-Mitgliedern werden nur gelöscht, wenn sie niemals Kandidat oder Vorstand waren. Sobald sie eins von diesen beiden waren, werden diese Wiki-Accounts nicht gelöscht. Laut Aussage DSB. So, das war es erstmal da dazu. Okay, Marcel, wann hast du die Datenschutzerklärung an die Bundesgeschäftsstelle geschickt? Es ist schon eine Weile her. Und zwar alle zusammen. Und das erklärt auch nie, dass immer noch Leute Zugriff haben, die es nie gibt, die keinen mehr haben sollten, aber egal. Aber danke, Andreas, dass du dich auf jeden Fall gekümmert hast. Ich habe ja im OTRS ein Ticket aufgemacht, das ist jetzt 69K und eine Stunde alt. Das ist an die Bundes-IT gerichtet und nennt sich Situation im OTRS. Da hat niemand drauf reagiert. Ich kann Ihnen den Verlauf jetzt gerne nochmal schicken, in der Hoffnung, dass dann reagiert wird. Mal schauen. Ja, der Sir hat auch gesagt, schickt mal bitte alles an die Supportadresse, weil dort haben mehr Leute Zugriff drauf, die in der Bundes-IT arbeiten und die suchen dann den Passen, aus denen sie es aufs Auge drücken. Ich weiß nämlich auch nicht, wie viele ODAS-Admins es überhaupt noch gibt in der Bundes-IT. Das ist ja das Nächste. Okay, gut. Zu dem nicht gelöschten Account, na gut, will ich jetzt mal nicht sagen. Ich habe inzwischen einen Antrag an den Bundesvorstand gestellt, diese Accounts alle zu löschen. Wenn das dann halt abgelehnt wird, wird das dann halt abgelehnt. Weil das Recht auf informelle Selbstbestimmung hatte ich mal als Grundsatz der Piratenpartei gesehen. Und was ein Wiki damit zu tun haben soll, dass jemand für ein Amt kandidiert hat, erschließt sich mir nach deutschem Recht nie. Vollkommen egal, wollen wir weitermachen. Wir haben die BGE-Themenwoche nächste Woche. Ist in Arbeit, kann ich jetzt Martin fragen, was nun passieren soll. Jens hatte das Konzept erstellt. Irgendwelche Ideen, Jens, wie wir damit jetzt weitermachen wollen? Also ich hatte ja auch mit dem Gernot diesbezüglich dann nochmal telefoniert und so ein paar Absprachen mit ihm getroffen und mir noch ein paar Infos eingeholt. Und mein Weg wäre jetzt, wenn Marc, der hat jetzt noch nicht darauf reagiert, hat wahrscheinlich noch keine Zeit gefunden, wenn alle damit einverstanden sind, dass wir jetzt nochmal alle Ideen zusammenhauen. Du hattest mir auch schon eine Mail dazu geschrieben, dann das Konzept vielleicht einfach nochmal schön fertig machen und dann eben an alle Kreisverbände rumschicken, damit die erstmal so eine Handhabe haben, wie kann man es denn überhaupt machen, was bekommen die überhaupt, welche Unterstützung können sie sich abrufen, wer ist für die Flyer zuständig, damit das dann von der Organisation auch einfach von der Hand geht. Dann machst du mal unten nochmal bei internes als Punkt rein, dass wir es auf keinen Fall vergessen und dann in ein halbwegs fertiges Konzept festzurren. Weil ja, ist ja nächste Woche schon, ne? Ich habe jetzt heute auch nichts Neues mehr gesehen im PolGF-Mumble. Da stand halt auch nie weiter was dazu drin. Und da kannst du ja deinen Vorschlag mal so weit reinpasten und dann können wir ja da nochmal dran rumvorwerken und dann ein fertiges Konzept halt dementsprechend halt fertigstellen. Genau, und ich glaube, zur Themenwoche kriegt das sowieso kein Mensch mehr hin. Also ich glaube eher, das ist dann so eine Geschichte, die kann man dann im Laufe des Jahres, je nach Kreisverband dann einfach dementsprechend abarbeiten. Und ob man dann so eine große Abschlussveranstaltung macht, wäre vielleicht noch so eine ganz schöne Geschichte, weil man dann vielleicht auch nochmal eine schöne Pressekonferenz oder sowas machen könnte, wo man ein paar Leute einlädt. Weiß ich nicht, ob das eine Idee ist. Jo, na klar, das klingt auf jeden Fall gut. Wie gesagt, können wir dann nochmal uns drüber unterhalten, wenn da jetzt kein Druck besteht und wenn du sagst, ich habe nur gesehen, dass NRW überhaupt was zur Themenwoche macht, dann klingt das ja erstmal gut. So, machen wir weiter. Die Mailinglisten für die Kreise, hatte ich gesehen, dass da jetzt irgendwas wieder läuft. Problem ist, alle müssen sich nochmal neu anmelden. Naja, gucken, wie gut das funktioniert. Aber auf jeden Fall ließen sich zuletzt nur Testmails verschicken. Dann habe ich heute gefunden einen alten Beschluss aus dem letzten Jahr. Wir wollten mal die Piraten-SOE-Domain umziehen. Das ist leider noch nie vollständig passiert, deswegen habe ich das bei Marc nochmal reingeschrieben. Die anschreiben an die Jobcenter, klar, ist ja demnächst wieder Mumble. Und dann oh, für dich, Jens, es soll ein Real-Life-PolGF-Treffen geben. Ich habe da mal das Pad reingepastet. Ich hau es dann unten nochmal bei dir rein, dass ihr euch da abstimmt, inwiefern wer daran teilnehmen will. Soll es wohl ein bisschen um die strategische Ausrichtung 2017 zur Bundestagswahl gehen. So, Marcel, Einladung, Klärung, Bautzen. Einladung gehen die Tage raus, sicher? Der Termin steht. Gut, sehr schön, ich bin mehr als beruhigt. Dein OTR-Situation hat sich auch verbessert, sehe ich. Das Mitglieder-App der Kreisverbände ist für dich nicht mehr zugreifbar, verschwunden. Und ich kann halt auf, das ist halt das Komische bei Info, also erstmal halt die Mitglieder der Kreise ist weg halt, was eigentlich jetzt nicht so schlimm ist, weil Leipzig und Chemnitz haben ja funktionierende Gensecs, die ja ihre Arbeit sehr gut leisten. Von daher ist es jetzt nicht so schlimm, ist halt mir aufgefallen. Und die Info-Ad, da ist es halt so, ich kann auf bestimmte Mails nicht zugreifen. Das ist total komisch. Da ist halt einfach bestimmte Mails, wo ich dann halt sage, wo dann gesagt wird halt, Access denied. Und andere Mails von Info-Ad, da kann ich halt ohne Probleme drauf zugreifen. Mysteriös. Da auch was, Marcel. Das müsste jetzt wieder gehen. Also seit Sonntag müsste das gehen. Ich habe ein paar Spam-Mails am Sonntag noch rausgeschmissen. War auch ja so ein Ding, was ich mir für den Bundesparteitag mitgenommen habe. Hab da auch mit der IT geredet. Ich sollte Ihnen eigentlich eine E-Mail-Adresse, also auch an Support, die E-Mail-Nummern schreiben, die Ticketnummer, was er sagt. Und das habe ich dann am Sonntag versucht. Und dabei ist mir aufgefallen, ich kann jetzt, habe jetzt wieder Zugriff auf diese Dinge. Warum, wieso, weshalb und das gestört war, konnte mir keiner sagen. Ein Teil, wie gesagt, das Spam-Zeug habe ich schon rausgeschmissen. Du müsstest jetzt eigentlich wieder Zugriff drauf haben. Kannst du dir mal nachgucken. Okay, mach ich mal. Danke. Okay, sehr schön. Andreas will immer noch einen Westsachsen-Stammtisch machen? Naja, wie gesagt, Februar hat sich so erledigt, weil da kommen wir zusammen. Ich habe jetzt Termine mal für März rumgeschickt, mal gucken, was passiert. Ja, und das nächste, was offen ist, ist die Versicherung LGS. Wie gesagt, da haben wir nämlich letztes Mal vergessen, drüber zu reden. Bis jetzt haben wir da 20.000 Versicherungssumme. Mischmo, wenn du jetzt aufgeräumt hast, was würdest du sagen, was steht rum? Also ich kann dir erstmal sagen, dass wir eine 16.000 Euro Inhaltsversicherung bereits über unseren Vermieter abgedeckt haben. Wir haben in denen seine Unterlagen nachgeguckt und für den Raum, den wir haben, sind 16.000 Euro Inhaltsversicherung abgeschlossen in der Hausratversicherung. Inklusive Einbruch, Wasser, Schlag mich tot, alles dran, ne? Genau, korrekt. Dann will mir die Kopie raussuchen und morgen dann geben. Ich hoffe, da hat es bis morgen gefunden, wo das nochmal drin steht, was da alles mitversichert ist. Aber er hatte gesagt, dass eigentlich alles mit drin sein müsste. Ansonsten ist das so in etwa das, was dem Wert, dem Neubeschaffungswert tatsächlich maximal entspricht. Also wie in der Neubeschaffung, wenn man die Quadratmeterausschlussregel annimmt, kommt man mit 10.000 bis 12.000 Euro hin, dass man nie unterversichert sein kann. Okay, das wäre aber wichtig, dass wir das kriegen, weil dann kann ich die nämlich noch kündigen. Jo, wie gesagt, morgen, also wir hatten darüber gesprochen, was da schon drin ist in Ihrer Versicherung. Er hatte darauf hingehend die Versicherung für einen anderen Raum rausgesucht gehabt. Da stand das alles mit drin, aber kann mir ja nie garantieren, dass es dasselbe ist. Und wir wollen dann morgen halt, wie gesagt, die Sachen sichten. Und dann wäre dort, ja, dann halt, wenn dieser 5-Jahres-Vertrag damals abgeschlossen wurde oder 3-Jahres-Vertrag, dann halt Ende des Jahres ausläuft, da die Möglichkeit, da komplett rauszukommen. Ja, wie gesagt, wäre halt schön nett, dass man das, also ich müsste dann Ende Februar das Ding bis Ende Februar kündigen. Okay, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Also er hat es mir morgen zugesichert, wenn es morgen nie klappt, dann wird es wenigstens spätestens Donnerstag klappen, weil zweimal vergessen, öfter wird nie passieren. Okay. So, sehr schön. Und wir haben bei Jens, haben wir ja gerade schon drüber geredet, der Konzeptvorschlag für die BGE-Sache. Und bei Moritz derzeit nichts leer. Schön. Nicht schön. Oh Moritz, du klingst furchtbar. Tut mir leid. Okay, ich akzeptiere es mal als, dass nichts stimmt. Damit haben wir es 21.10 Uhr und wir kommen zu den Anträgen. Ich möchte nur gerade anmerken, ich spreche jetzt bei Robert mit Auskunden. Also ich habe es immer noch nie richtig verstanden. Vielleicht kann ja Moritz Robert übersetzen. Moritz spricht jetzt hier mit Auskunden. Okay, gut. Passt. Wir hatten keine Umlaufbeschlüsse in der vergangenen 2 Wochen, damit keine offenen, keine abgeschlossenen. Es gab keine SMV-Beschlüsse, sagt Marcel. Und damit können wir zum ersten Antrag des Tages kommen, dem Antrag 22-02, Unterstützung der AG Drogen- und Suchtpolitik. Bestenfalls ist noch da oder schon weg? Nee, ich bin noch da, Namen zusammen. Hallo, grüß dich. Na dann, stell mal vor. Oh ja, also es findet eine Hanfmesse in Berlin statt. Wir hatten letztes Jahr schon mal in München an einer teilgenommen, die recht erfolgreich war, trotz geringer Besucherzahlen in Berlin, also erfolgreicher dahingehend. Wir haben wirklich fast jedem Besucher einen Flyer über unsere Drogenpolitik in die Hand drücken können, haben die Leute mit Knusperhanf überrascht und es gab auch mehrere Parteieintritte durch die Messe. Es waren interessante Gespräche. Wir würden gerne wieder teilnehmen. Es ist so, dass wir dazu natürlich wieder Geld benötigen. Wir haben das Glück, dass wir diesmal für den Stand nichts bezahlen müssen, aber wir rechnen einfach mit dem bis zu fünffachen der Besucherzahl. Das heißt also, wir hatten letztes Jahr roundabout 4.000 Euro, wenn ihr euch die Kalkulation anguckt, die liegt glaube ich bei 5.600, wenn ich es richtig im Kopf habe. Es ist knapp kalkuliert, umso mehr reinkommt, umso mehr könnte man natürlich anbieten. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, es wäre toll, wenn ihr euch beteiligen könntet. Zweiter Teil noch ganz kurz, es wäre auch schön, weil ich weiß, dass viele Bezirks- und Kreisverbände flüssiger sind als die Landesverbände oder gar der Bundesverband, wenn ihr diesen Antrag weiterleiten könntet an eure Untergliederung. Jo, sehr schön erstmal. Ich denke, letzteres wird weniger ein Problem. Zu ersterem, eure Meinung, wie seht ihr den Antrag? Zustimmung. Dafür? Dafür. Auch dafür. Wie ist denn das bestenfalls, wenn jetzt sich jemand aus unserem Landesverband dafür einen Stand eventuell mit bereit erklären würde für einen Tag? Wie wäre das dann abzufrühstücken? Müssten wir da noch ein Ticket kaufen? Damit er dorthin kommt, muss er sich da rechtzeitig vorher anmelden? Also wenn er Besuch ist oder wenn er an dem Stand den Stand mit begleiten möchte? Marcel, kannst du dir sowas vorstellen, dort einen Stand mit zu begleiten den Tag, oder ist das eher nicht für dich? Nee, kann ich sehr gerne machen. Ich glaube, ich habe bestimmt auch was zu erzählen. Hört sich gut an. Sehr gerne. Es müsste eigentlich bei dem Antrag ein Link zu dem Pet Mary Jane sein. Wenn nicht, suche ich den gerade raus. Und da kann man sich eintragen. Zeile sage ich dann auch. Sekunde bitte. Ja, das unten unter 3 verlinkt bei Quellen und Zusatzinfos. Genau, in der Kalkulation, ist das in der Kalkulation drin? Ich meine, es wäre in der Kalkulation drin, genau. In dem Kalkulationspad, also da in dem Mary Jane Pad, gibt es ganz unten, die sind die Tage eingetragen, da wäre es schön, wenn dann dein Name steht, damit wir einfach kalkulieren können, wer kommt. Mit der Karte kann ich noch nicht sagen, grundsätzlich habe ich 10 Karten in der Kalkulation vorgesehen. Ich gehe mal also davon aus, dass Leute, die den Stand begleiten, nichts bezahlen werden. Eventuell kann ich den Preis sogar noch runterfahren mit dem Veranstalter, das muss ich aber noch abklären. Also Eintritt ist für Leute, die den Stand begleiten wollen, grundsätzlich natürlich, wenn es eben der Etat zulässt, kostenlos. Ja, wenn ich den Covid da halt ein Ticket, auch nicht so schlimm. Würde ich mir sowieso auch so angucken. Ja, wir müssen es ja noch finanziell berücksichtigen. Gut, dann hätte ich gerne unseren, nachdem der Antrag ja eh schon fast formal durch ist, den wichtigsten Aspekt geklärt. Andreas? Welche von den Summen, wenn hier so eine breite Zustimmung existiert und welches Budget? Ihr habt Öffentlichkeitsarbeitsbudget und naja, bevor ihr mal da Ja sagt, solltet ihr mal, euch schon mal die Summe selber ausdenken. Ich denke 300 können wir machen. Sagt Moritz auch. Okay, 2x300. Jens, Marcel? Ja, 300 sind voll okay. Ich hatte auch an die 300 gedacht. Okay, dann machen wir dazu. Ach, und übrigens, ne, denkt dran, ihr müsst ja diesen komischen da Schwerverbrecher da auch noch mit nach Berlin schleppen, so er denn da noch auf freien Fuß ist. Da, wenn ihr den meint, den ich jetzt auch meine, da wären wir auch gerne bereit, für den im Zweifel auch noch mitzusammeln. Also wenn ihr da irgendwas habt, eine Spendenbox oder so, die stellen wir gerne mit auf den Stand. Okay, klingt alles sehr schön. Ich bin natürlich ebenfalls dafür. Und wenn Anruf hier kein Veto einlegt, dürfte die Sache damit bei 300 Euro durch sein. Ich denke mal, die Fahrtkosten laufen dann separat. Oder Andreas, die 300 werden voll abgegeben, richtig? Ja, Marcel ist Vorstand, der kann das separat machen. Gut, sehr schön, dann brauchen wir noch dein Votum. Bin dabei. Dann hiermit angenommen, deine 300 Euro sollst du haben. Besten Dank für die Vorstellung, die Weiterleitung an die Kreisverbände. Marcel, was für dich, oder? Ja, ich glaube, ich denke mal, der Kreisverband Dresden wird da bestimmt auch nochmal irgendwie 100 Euro oder so dazugeben. Gut, aber du kümmerst dich, dass du den Antrag so an unsere interne Liste weiterleitest und... Jo. Gut, sehr schön. Ja, da bleibt mir nur zu sagen, vielen, vielen Dank und dann hoffe ich, ein bis zwei Leute oder auch mehr auf der Messe persönlich kennenzulernen. Vielen Dank nochmal. Jo, danke dir auch. Schönen Abend noch. Tschüssi. Euch auch. Tschüss. Gut, es scheint keine weiteren Anträge heute im öffentlichen Teil zu geben, zumindest in alle anderen drei leer. Gibt es von einem von euch noch irgendeinen Antrag, den ihr heute hier so stellen wollt? Okay, sehr schön. Dann sparen wir uns hier den Rest und kommen direkt zu den offenen Baustellen und dem internen. Ja, die Kalenderkontrolle ist ziemlich am Mist. Wir haben noch einen Termin, der in der Zukunft liegt, nein, sogar drei. Das ist zum einen der Kreisparteitag in Görlitz am 27.02., die KMV am 5.03. in Dresden und ebenfalls eine Demo gegen Rechts, oh, Entschuldigung, keine KV, am 5.03. in Chemnitz. Ich lösche den Rest mal. Dann trag mal nee, noch lass, die... Nee, lass den mal drinnen. Ich mach das jetzt gleich ordentlich. Ich brauche das als Vorlage alles. Okay, gut. Dann bastel mal noch für den, wann war das jetzt? Die Mitgliederversammlung in Leipziger Umland mit rein. Okay, gut, könnte ich gleich nachgucken, aber egal. Ansonsten haben wir noch als Außerpiratiges nach wie vor die No Pegida, No Legida und No Cegida Demos allwöchentlich und leider regelmäßig. Und oh, am 25.02. um 17 Uhr Demo gegen das Asylpaket 2 auf dem Neumarkt. Höchstwahrscheinlich in Dresden, Chemnitz. Robert? Neumarkt in Chemnitz, sehr schön. Danke für die Auflösung. Ich nehme an, mit teilweiser Beteiligung. So, kommen wir zu den offenen Baustellen und hier zum internen Bericht aus den Kreisen. Der OV Neustadt hat diese Woche wieder Vorstandssitzung, habe ich gestern gesehen. Die letzte ist dann circa anderthalb Monate her. Zwischendrin gab es immer ein Treffen. In Bautzen ist die Mitgliederversammlung jetzt für den 11.03. festgelegt und es gibt Neuigkeiten aus Chemnitz zur geplanten Mieterhöhung. Robert, kannst du uns da was erzählen? Wie es überhaupt bei euch aussieht? Das macht jetzt Moritz, er ist nämlich Beauftragter für den Kreis. Ach ja, stimmt, sorry. Also, wir hatten heute ein Gesprächstermin mit dem Mieter. Christian und Robert waren da, deswegen macht es richtig viel Sinn, dass ich das jetzt vortrage. Weil beide anderen anwesend sind, aber okay, dann mache ich das halt. 160 hatten wir als schriftliches Angebot, das hatten die beiden runtergehandelt auf 145. Und laut Vermieter soll das wohl auch erstmal so bleiben. Wir werden dieses Angebot wohl annehmen und werden dann zur nächsten Hauptversammlung mal mit wieder fragen, ob wir hier bleiben würden. Das ist doch gut. Und ihr habt zwei neue Mitglieder, sehe ich. Sehr schön. Ich glaube, in Dresden gibt es auch bald ein neues. So, Marcel. In Dresden am 5.3. große Versammlung zur Neuwahl des Kreisvorsitzenden, richtig? Ja, wenn es einen gibt. Also am 5.3. ist Mitgliederversammlung, genau. Ich werde jetzt Ende dieser Woche nochmal alle daran erinnern, dass sie es wissen und kommen können und kommen sollen. Und dann ja, mal gucken, was denn passiert war. Und der Umzug der Kreiswebseite ist bald abgeschlossen, bis 5.3. eventuell? Ich habe keine Ahnung, ganz ehrlich, weiß ich nicht, ob es abgeschlossen ist. Alle Leute, also ich habe ja nicht mal mehr Zugriff auf die Kreiswebseite. von daher, ich werde jetzt demnächst nochmal einen Antrag fertig machen, dass der KV Dresden sich nach einer Alternative umsieht. Und dass wir dann halt gucken, dass denn diese Alternative zum 5.3. dann irgendwie halt läuft, weil, ja, das ist halt nicht mehr witzig, wie ich schon tausendmal gesagt habe. Also eine Kreiswebseite kann ich zumindest vorübergehend mit auf meinem Server hosten. Ja, nee, das Problem ist ja, dass man halt wirklich wirklich was Längerfristiges halt wirklich braucht und irgendwie ist es halt bei der Bundes-IT klappt es halt irgendwie halt nicht. Das Ding ist, das hat ja, also ich hatte ja auch mal Zugriff, jetzt irgendwie halt nicht mehr, aber mal gucken, wir können ja im Prinzip mal gucken, dass wir das dann vielleicht zeitweise kriegen, aber wir müssen da auf jeden Fall eine Lösung finden, dass das Ding halt auch wirklich halt richtig ordentlich halt läuft. Aber auf jeden Fall danke schon mal fürs Angebot, behalte ich mir mal im Hinterkopf. Also ich sag's mal so, auch piraten-sachsen.de kann kurzfristig dann nicht auf dem Server laufen. So viel zum Thema kurzfristig. Einzige Problem an der Sache ist, dass vermutlich im März zwischendurch mal vielleicht ein Tag Downtime ist, weil ich einen Server umgeklickt habe. Boah, ansonsten. Ja, okay, deswegen denke ich mal, wäre das geringste Problem. Cool, okay, das behalte ich mal im Kopf. Und wie gesagt, ich werde da auf jeden Fall was machen, dass wir dann gucken, dass wir dann am 5., 3., 5., was auch immer, im März dann irgendwie halt den neuen Vorstand irgendwie was auch nicht übergeben müssen. Ist halt auch doof mit den E-Mails, ist halt das gleiche Problem, dass halt unser E-Mail-Verteiler irgendwie immer noch nicht so richtig funktioniert, sprich halt Vorstandsmitglieder keinen Zugriff auf den Vorstand-Ad haben und nicht Piraten den Vorstand-Ad mitlesen können, was alles ziemlich ärgerlich ist. Aber da hängt es auch irgendwo halt dann bei der Bundes-IT, ist halt alles ein bisschen ärgerlich. Marcel, seit wann habt ihr keinen Zugriff mehr auf die Webseite? Kann das sein, seitdem die ganze Bundes-IT mal komplett abgeraucht ist, Anfang Februar? Nee, ich wollte auch schon im Januar was machen, da konnte ich auch nicht. Mitte Januar habe ich es gemerkt, glaube ich. Mitte, Ende Januar habe ich es gemerkt. Aber seit es abgeraucht, das ist wieder diese komische Vogon-Webseite, die offizielle. Ja, das war ja schon immer, oder? Also seit dem einen Umzug halt, den ersten kleinen Umzug sozusagen, war das ja gewesen und das sollte ja auch der Markt eigentlich ausstellen. Wollte eigentlich auch machen, aber irgendwie, also Marc-Andres Hohm hier in Dresden, aber irgendwie, ist es halt auch halt, ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass der auch irgendwann mal die Schnauze voll hat. Die Webseite vom KV Görlitz geht auch nicht, ne? Jens? Ja, ich weiß, die kommt tatsächlich noch diese Woche und die wird auch diese Woche kommen, weil wir haben jetzt ziemlich lange und ziemlich hart daran gearbeitet. Das war jetzt für mich war das alles ein Riesenstress, weil wir noch fürs Willkommensbündnis da ein Riesending gemacht haben. Und da musste ich den Server jetzt irgendwie 5-mal umziehen und die ging zwischenzeitlich mal, war so halb fertig, bin dann nicht dazugekommen und bis zum Ende der Woche steht die auf jeden Fall. Alles klar. Ich dann nach ewigen Zeiten. Gut, sehr schön. Mühsam und langsam ernährt sich das Eichhörnchen. Hauptsache, es wird halt irgendwann alles irgendwie mal. Jetzt bin ich aus dem Pad rausgeflogen, bitte kurz warten. Ja, als nächstes kommt das Erzgebirge und da weiß ich nichts Neues. Okay, wenig beruhigend, aber ist so. Ja, Görlitz, Jens, kannst du ja kurz mal erzählen? Ja genau, wir haben ja eigentlich für das Willkommensbündnis hier in Görlitz haben wir Riesenzeugs aufgebaut, Webseite, Forum, Redmine ist jetzt gerade noch in der Installation für Spenden- und Ticketsystem und so weiter und so fort. Hängt aber jetzt gerade kurz vor der Fertigstellung in den Seilen, da sie sich nicht als Impressum eintragen wollen, die Zuständigen und derjenige, der dafür zuständig war, der AG-Öffentlichkeitsarbeit zwischenzeitlich ausgetreten ist und jetzt wissen wir nicht, ob wir das nochmal online kriegen. Dann habe ich 27.02. Kreisparteitag, hatten wir ja schon gesagt, da habe ich die Orga gemacht und Einladung versendet und ein neues Mitglied habe ich begrüßt, das wir haben, der ist schon im Dezember eingetreten und ist jetzt mittlerweile auch wieder glücklich, dass er jetzt Kontakt zu uns gefunden hat und das läuft alles relativ gut. Gut, sehr schön. Aus Leipzig keine Informationen. Ich habe da jetzt auch nie nochmal nachgeguckt. Weiß jemand was? Nö. Okay, in Meißen wird derzeit an der Geschäftsstelle fleißig gebaut. Am Donnerstag wollen wir uns das alle mal an einem Arbeitstreffen in Meißen angucken. Bin da auch eingeladen und eventuell noch in diesem Monat einräumen, um am 1. März zu eröffnen. Falls nee, dann am 1. April. In Mittelsachsen wird auf die Mitgliederversammlung gewartet, Robert, oder wie soll ich das verstehen? Ja, genau, um den weiteren Status des KV dann zu klären. Also wir hatten gestern wieder Stammtisch, aber dadurch, dass wir den BPT-Transporter ausgeleert haben, habe ich es nicht geschafft hinzufahren und weiß jetzt nichts Aktuelles. Das war mein letzter Stand, dass die halt auf die Mitgliederversammlung warten und sich dann entscheiden, wie es weitergeht. Okay, dort soweit. Im Leipziger Umland ist am 12.03. die Kreismitgliederversammlung mit angekündigten Beschluss über Auflösung. Sehr unschön, werde ich auf jeden Fall hinfahren. Falls mal jemand Lust hat, mitzukommen, Marcel hat sich ja schon angepriesen, gerne. Ansonsten versucht Westsachsen einen Stammtisch zu finden, soweit ich weiß. Und ja, ich habe die Landesgeschäftsstelle die letzten Tage mal noch ein bisschen weiter aufgeräumt. Sie sieht inzwischen ganz pässlich aus. Wir wollen morgen das Whiteboard und die Jalousien anbringen und dann uns in irgendeiner Art und Weise einen Schriftzug fürs Fenster überlegen, den wir dann da irgendwie reinkleben. Die blöde Plane, die ich rausgehangen habe, hält leider nie, weil das sind alles so flache Wände. Die musste ich wieder abnehmen und ob wir die mit Klebeband wirklich irgendwie befestigt kriegen, wäre ich schon an die Leuchtwerbung, wäre halt sowas. So, kommen wir zu Sonstiges und haben dort als erstes die Marina Sachsen. Das sieht so aus, als hätte Marcel das irgendwann mal reingeschrieben, 7. 8. Nee, Mai. Also ich habe es reingeschrieben, aber es kommt vom Anruf, glaube ich. Genau, also ich wäre für den 7. Mai, um das mal festzuzurren, für den Samstag. Irgendwelche Gegenworte dazu, also ich kann eh nicht sagen, ob ich da bin, ich bin da eh größtenteils in Dänemark, deswegen würde ich mich da mal eh nach mir richten wollen und ja, ansonsten sollten wir sie frühzeitig ankündigen und vor allen Dingen einen Ort finden, wo wir diese durchführen wollen. Also ich wäre für Dresden, für die LGS, da haben wir ja immer sowieso einen Raum, den wir einmal im Monat nutzen dürfen. Jo. Warte mal, ich habe mal ein Pad. Wo ist stets denn? Fände ich auch ganz cool mit Dresden. Da lernen vielleicht mal ein paar mehr Leute die neue LGS kennen. So, ich habe mal ein Padlink reingeschmissen. Ich habe da mal grob ein bisschen was reingeschrieben. Rege Beteiligung, um noch ein bisschen was da auszufüllen. Fühlt sich irgendwer dafür zuständig, sich darum ein bisschen koordinieren zu kümmern? Anro und ich höre Wortmeldung. Ja, ist ja gut. Hast dein Blogfeld schon fertig geschrieben? Ich bin gerade dabei. Noch ein paar Worte. Gut, also Marcel und Anro freiwillig gemeldet für Organisation Marina Sachsen. Es gab keine Widersprüche, also 7. Mai. Sehr schön. Padlink soweit da. Schöne Arbeitsgrundlage, gefällt mir. Und wir kommen zur Ausschreibung der Landesmitgliederversammlung 2016.1. Geschrieben von Marcel, der aber gerade schreibt, deswegen lese ich mal vor, was er sich ausgedacht hat und dann gerne kommentieren. Ich glaube, es ist größtenteils kopiert. Der Landesvorstand schreibt den Landesparteitag 2016.1 mit folgenden Kriterien aus. Wünschenswerte Kriterien wären Saal für 60 bis 100 Personen mit parlamentarischer Bestuhlung, Internet verfügbar oder zu organisieren, mindestens 6.000er DSL, per ÖPNV erreichbar, auch abends und sonntags. Mitbringen von eigenen Speisen und Getränken wünschenswert, Aufbau von Technik freitags ermöglichen, Catering bzw. Versorgung vor Ort möglich, inklusive vegetarischem Essen, barrierefreier Zugang, günstige Übernachtungsmöglichkeiten, eine Bühne sowie einen Extraraum für parallele Treppen als Option. Budget mit 3x'en, Termine keine, also da auf jeden Fall noch Diskussionsbedarf. Ich glaube, das ist größtenteils so, wie unsere letzte LMV auch ausgeschrieben wurde. Und wir können gerne darüber debattieren, da es ja nur eine programmatische LMV werden wird, halte ich die 100 für stark übertrieben, aber bin auch gerne an euren Meinungen dazu interessiert. Ja, 100 könnte ein bisschen fett sein, wenn ich nämlich die Zahl angucke, die auf dem BBT waren, da waren wir knapp 400. In Würzburg waren es bedeutend mehr. Also ich sag mal, wenn man 8 und bei dem letzten Wahlparteitag in Sachsen waren wir um die 44, also 60, 70, 80 Plätze sollten durchaus ausreichend sein. Sehe ich durchgängig, also irgendwelche anderen Meinungen? Wie wär's mit Chemnitz? Ja, können sich dann gerne bewerben. Geld und Termine wären noch interessant. Tja, die Termine. Es gibt ja wohl, wie es aussieht, einen Antrag an den BUFO, dieses Jahr noch einen dritten Bundesparteitag zu machen. Wie realistisch ist, keine Ahnung. Ich würde aber wieder sagen, so irgendwie Anfang November eventuell. Anfang November klingt für mich sehr praktikabel, würde dann ungefähr so im Jahresrhythmus liegen und überschneidet sich hoffentlich nicht mit einem Bundesparteitag. Irgendwelche anderen Meinungen dazu? Also ich werde mal... Wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir das letzte Mal ganz viele Termine reingeschrieben, die plus 2, oder? Waren das nie sogar 4 beim letzten Mal? Ja. Was wirst du mal, Andreas? Ich habe dich gerade unterbrochen. Naja, wie wär's mit den ersten beiden Novemberwochenenden, damit wir mal einen groben Rahmen haben, also 5., 6. oder 12., 13. Jo, sehr gerne. Ich würde gerne noch einen weiteren Termin zur Auswahl stellen, damit wenn die so eingeschränkt, also derjenige nicht so eingeschränkt ist, aber ansonsten bin ich sehr dafür. Gut, keine weiteren Anmerkungen, schon 3 Abstimmungen, die dafür sind. Dann würde ich sagen, schreiben wir mal die ersten 3 Wochenende im November da rein. Andreas hat 400 Euro Saalmiete reingeschrieben. Respekt, muss man schaffen. Ist das von dir, ja? Ja, naja, Meisen war nicht viel billiger. No, ich weiß. Ich fand das so ziemlich wenig. Meisen hat man mit so ausgeschrieben. Okay, dann, wenn da kein anderer irgendwas als Widerspruch gibt, du bist der Schatzmeister, notfalls können wir es ja nochmal anpassen, wenn es drüber hinausschießt, würde ich das so lassen wollen. Wir haben jetzt 2, 4, 5, bloß wir beide fehlen da, Andreas, ich ergänze mal noch die Termine, ich bin dann ebenfalls dafür, die Ausschreibung so rauszuschicken. So, brauchen wir ein Ausschreibungsende? 6, 8 Wochen? April, Mai? 24. Mai. Gut, dann haben wir die 8 Wochen. Andreas Oder führe ich ebenfalls dafür damit angenommen. Umsetzungsverantwortlich. Ich glaube, unser Generalsekretär muss sich um sowas kümmern. Marcel, du hast wieder was gewonnen. Wuhu! Jo, läuft. Gut, hat noch jemand etwas, was er hier besprechen will? Dann jetzt sprechen, ansonsten würden wir den öffentlichen Teil dann schließen. Drei, zwei, eins vorbei. Damit ist es 21.38 Uhr. Ich danke allen Zuhörern fürs Kommen, fürs Zuhören, fürs Nachhören. Wir sehen uns, denke ich, in fast 2 Wochen oder hören uns in fast 2 Wochen wieder. Bis dahin.